Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit einer Bilanz ohne Reue, einem Rückblick auf Neu- und Wiederentdeckungen des Jahres. Am Mikrofon ist in den nächsten knapp zwei Stunden Michael Frank. Athens, Georgia kommt diese Musik, Wake to Believe, ein Song von Liz Durrett's neuem Album, das in diesem Jahr erschienen ist. Es heißt Outside Our Gates und ist ihr drittes. In Wake to Believe geht's um Panik und deprimierende Gedanken und um den eigenen Verstand, der einem oder einer dabei wie ein Gefängnis vorkommt. So prosaisch klingt das bei Liz Durrett Gott sei Dank nicht. Bei ihr macht die Panik tick-tack wie eine Uhr. Die Nacht hat die Heldin fest im Griff, die Gedanken stürzen herab wie 10 hungrige Falken, die um unsere Köpfe kreisen. Sie versucht, sie wegzuscheuchen und wacht dann auf. Und sie hat den Eindruck, dass jeder Flügelschlag der Falken oder ihrer Gedanken in ihr selber ist. Das Lied Wake to Believe von Liz Dorette endet mit dem Wunsch, dass all dies zugedeckt werden möge von einem Schleier oder Tuch. Ich habe die Musik von Liz Dorette erst vor wenigen Wochen kennengelernt, hatte auch nichts davon mitbekommen, dass ihr Onkel der ganz und gar nicht unbekannte Wick Chestnut ist. Der spielt auf dieser Platte von Liz Dorette auch wieder mit, aber geprägt wird sie eher von den pfiffigen Arrangements des Produzenten und Multiinstrumentalisten Eric Bachmann. Und von Liz Dorettes Stimme und Songs natürlich. All of Them All heißt der nächste, wieder von ihrem neuen Album Outside Our Gates. It's hard. Das war noch einmal Liz Dorette aus Athens, Georgia, mit einem Song aus ihrem dritten, gerade erschienenen Album Outside Our Gates. All of Them All heißt der Song. In Portland, Oregon ist die nächste Band beheimatet. The Shaky Hands heißen sie. Gegründet wurde die Band anno 2003 in Trio-Besetzung. Mittlerweile hat sich ein Vierer-Line-Up etabliert. Eine erste EP in Privatpressung erschien 2 Jahre nach Bandgründung, 2007 dann der Debüt-Longplayer der Shaky Hands. Und im September dieses Jahres gab es dann bereits das zweite Album. Long Light heißt es und davon jetzt gleich 2 Tracks hintereinander, A New Parade und Settle On, The Shaky Hands. Darkness does not fascinate. Rockmusik jenseits von aufgeplusterten Gitarrenwänden und lauter Schädelspalter-Snare. The Shaky Hands aus Portland, Oregon, mit zwei Nummern aus ihrem zweiten Album Long Light. Zu hören waren Settle On und gerade eben The New Parade. Die 13 Songs der Platte wurden alle im Sommer 2007 in Portland, Oregon aufgenommen. Kairo, Ägypten, ist der Entstehungsort der nächsten Musik. 1963 entstand dort das erste Jazzquintett in Ägypten. Einer der Gründer der Band heißt Salah Ragab, seines Zeichens Drummer, aber auch Pianist und später Big Band Leader. Er hatte in der ägyptischen Armee den Rang eines Majors inne. Ein paar Jahre später war er Chef des Musikkorps der Armee. Ca. 3000 Musiker waren ihm unterstellt. Aus diesem Pool von Musikern rekrutierte er etwa 25 für sein Lieblingsprojekt, die erste ägyptische Jazz-Big Band. Sie wurde 1968 gegründet. Die Musiker der Big Band waren zwar Profis und konnten flüssig Noten lesen, aber sie waren naturgemäß nur an Marschmusik und Nationalhymnen gewöhnt. Tatsächlich genossen diese ausgewählten Musiker dann für einige Jahre ein im Militär wohl seltenes Privileg. Die einzige Verpflichtung, die sie hatten, war, sich von morgens bis abends mit Jazzmusik zu beschäftigen. 14 Aufnahmen der Cairo Jazz Band unter Leitung von Salah Ragab sind in diesem Jahr von dem Londoner Label Art Yard veröffentlicht worden. Aufnahmen aus den Jahren 1968 bis 1972. Ramadan in Spacetime heißt der erste Track, der von Salah Ragab und Co. zu hören sein wird. Im CD-Booklet heißt es dazu: Alle Muslime in dieser Welt treffen sich spirituell während des heiligen Monats Ramadan. Das Ziel des Komponisten ist es zu erklären, dass Muslime den kreativen Fortschritt in den Künsten feiern. Hier ist die Co-Komposition von Bandleader und Drummer Salah Ragab und Eduard Wiswari, einem Musiker aus Bratislava, der mit Ragab zusammengearbeitet hat. Ramadan in Spacetime. We'll be right back. Musik aus Ägypten und Deutschland war in den letzten Minuten zu hören. Zwei Tracks der Cairo Jazz Band unter Leitung von Salah Ragab und gerade eben Musik von Michael Peters. Bilanz ohne Reue ist das Motto der heutigen Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Bis um 3 Uhr gibt's noch Neu- und Wiederentdeckungen des Jahres. Relativ unbekannt dürfte sein, dass mathematische Formeln richtig gut klingen können, zumindest wenn man geschickt und kreativ damit umgehen kann. Ein neues Album des Gitarristen, Soundtüftlers und Programmierers Michael Peters ist der aktuelle Beweis dafür. Impossible Music heißt die gerade erschienene CD von Michael Peters. Ausgangspunkt ist eine Gleichung, die nach Igor Gumowski und Christian Mira benannt ist. Beides sind Physiker am CERN-Institut. Durch ein mir komplett undurchschaubares System lassen sich immer neue Wertpaare generieren. Mittels einer von ihm 1994 entwickelten Software konnte Michael Peters eigene Variationen dieser Gleichungen erzeugen. Stellt man diese Gleichungsketten nun grafisch in Pixeln auf dem Bildschirm des Computers dar, ergeben sich Plankton- bis quallenartige Formen, umgerechnet in musikalische Parameter wie Tonhöhe, Tondauer und so weiter, ergibt sich eine ebenso faszinierende Musik. Ein Track von Michael Peters Impossible Music war gerade zu hören, Alhambra Algebra heißt es. Aufgenommen wurden die Stücke des Albums bereits 1996 als Realtime-Improvisationen, das heißt, die Computerparameter wurden während des Spielprozesses definiert und verändert. Von den Parametern des Computers wurden wiederum die gespeicherten Klänge eines digitalen Keyboards und eines Samplers mit Perkussionsklängen angesteuert. Matthias Ebbinghaus unterstützte Michael Peters bei den Aufnahmen und bediente bei den meisten Stücken die Klavierpedale und besorgte den Live-Mix. Michael Peters neue Platte könnte heißen Algorithmische Musik basierend auf nichtlinearen dynamischen Systemen. So heißt sie aber nicht, sondern Impossible Music. Sie erschien vor kurzem bei dem Label Hyperfunction. We'll be right back. les enfants qui vont à l'école, et quand il sera grand comme une grande personne. Et alors, s'ils travaillent beaucoup quand ils seront grands, et quand ils travaillent beaucoup, eh ben ils auront beaucoup de sous pour bien travailler et pour bien manger, pour bien être en gourmand, pour bien être en bougrand, parce que c'est bon, tous les petits trucs qu'elle adore. Tra la la la la la la, allez, tra la la la la la la. Tra la la la la la la, quand tout le monde travaille bien, ils auront beaucoup de sous. Tu fais la même chose, hein, Marc? Quand ils auront beaucoup de sous, ils pourront bien manger et bien payer dans le grand super. Marguerite et Jean vont bien acheter, bien payer, pour qu'ils sont bien contents, pour avoir beaucoup de sous. Ils travaillent très bien, ils font du étudiant, pour bien travailler. Ils font du étudiant, pour bien travailler. Das war eine zur Zeit der Aufnahme vierjähriges Mädchen, von dem nur der Vorname überliefert ist. Juliette heißt sie. Sie singt ein improvisiertes Lied über den Zwang der Leute, viel Geld zu machen, um sich ganz viele Sachen im großartigen Supermarkt kaufen zu können. Tous les trucs qu'il y a là dehors, all die Sachen, die es da draußen gibt. Begleitet wurde Juliette von Mark Hollander am Fender Rhodes Piano. Die Aufnahme entstand 1977 und wurde auf der ersten LP von Mark Hollanders Projekt Aksak Mabul veröffentlicht. Vor Juliette und Aksak Mabul gab es einen Track vom Debütalbum des Trios um den Cellisten Jörg Brinkmann. Zu hören war eine Komposition des Pianisten Oliver Maas. Klassentreffen heißt das Stück. Der Drummer der Band ist Dirk-Peter Kölsch. Die Debüt-CD des Jörg Brinkmanns Trios heißt schlicht Ha. Sie erschien in diesem Jahr bei dem Münchner Label Act. Vielen Dank an Rainer Mellwig, der mich auf diese Platte aufmerksam machte. S'ouvre pas cette boisson isotonique. Salope. Salon. Vas-y, vas-y Mathieu. Salope. Salope. Salope à la soif. Salope. Salope. Pourquoi tu m'appelles Janine alors que je m'appelle Thérèse? Salope. Salope. Pourquoi tu m'appelles Ardèche alors que je m'appelle Corrèze? Salope. Salope. Pourquoi tu m'appelles Triangle alors que je m'appelle Trapèze? Salope. Pourquoi tu m'appelles Louis XV alors que je m'appelle Louis XVI? Ah, ah, ah. Pourquoi tu m'appelles Ofcoq alors que je m'appelle Omelette? Salope. Pourquoi tu m'appelles Drummond alors que je m'appelle Trompette? Salope. Salope. Pourquoi tu m'appelles Donjon alors que j'ai une petite quéquette? Pourquoi tu m'appelles Képi alors que je m'appelle Casquette? De questions. To be or not to be, est-ce que Dieu existe? Mais pour qu'on la marche du monde. Il faudrait que les hommes m'expliquent qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles. Napoléon à Sainte-Hélène, voyez ton rêve, le sac de Joséphine. Ses heures du haut de son empire se creusaient encore la cervelle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des hommes? Élémentaire, mon cher Watson, Batman. Des sacs de filles au plein arabes, des brunes, des rousses, des boucles d'or. A cappella. A peur. Est-il bien nécessaire de me dire vous plutôt que tu, si c'est pour pas l'air me botter le cul? Là-bas en Angleterre, ils se disent tout chaud, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Razu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame, tu tues. Parce que j'ai peur. C'est la faute à Voltaire, m'a dit ce cocu de coquère. S'il te faut des barrières pour me croquer cru, tu sais trop tralalaire, faut un tantinet statutaire. Alors autant se taire et se sauter nu. Tu sais trop tralalaire, que tout dire plutôt que tu es pour code, donc tu perds, du coup je vous tue. Oh, non, c'est trop bien, le bourreau, j'ai tout. Les meubles, tout s'en va au studio d'amour. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great ball. All of his horses and all of his men couldn't put Humpty together again. Eines der schönsten Konzerte dieses Jahres erlebte ich vor ein paar Wochen im Kölner Gloria Theater. Camille Dalmaille trat dort mit phänomenalem Begleitensemble auf, das mit einer Ausnahme nur aus Stimmkünstlern bestand. Im Konzert gab es nicht nur Songs von ihren Soloalben, auch eine unglaubliche Coverversion eines Songs von der US-Hardcore-Band Dead Kennedys war im Programm, Too Drunk to Fuck. Leider gibt es von dem aktuellen Tourprogramm noch kein CD- oder DVD-Souvenir, ich hoffe aber sehr drauf. Immerhin gibt es aber bereits ein schönes Live-Album von Camille. Sie firmiert nämlich nur noch unter dem Vornamen Camille, man muss also unter C suchen, wenn man ihre Platten finden will. Dieses Live-Album wurde im November 2005 in Paris aufgenommen. Zu hören waren gerade drei Chansons daraus, Janine, Le Sac des Filles und Vous. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk ein Ausschnitt eines anderen Konzert-Highlights für mich aus diesem Jahr. Am 31. Mai fand im Ehrenfelder Loft das erste internationale Live-Looping-Festival in Köln statt. Organisiert hatte das Treffen von 10 Live-Loopern aus 7 Ländern Michael Peters, von dem in dieser Stunde schon ein Stück algorithmische Musik zu hören war. Einer der Musiker, der Ende Mai im Loft auftrat, war der von mir sehr geschätzte Harald Sack-Ziegler. Hier sind die letzten beiden Nummern seines Auftritts Manchmal und Blindtext Gelb. Harald Sack-Ziegler. werden gleichzeitig alt, alle die sind. Ab jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, alle werden jetzt gleichzeitig alt, egal wie alt sie sind. Ob sie jetzt geboren werden gerade auf der Welt irgendwo, ob sie jetzt 50, 60, 70, 30, 20, 10 sind, jetzt werden alle gleichzeitig alt. Ab jetzt. Ab jetzt. Immer älter, älter, älter, älter, tot. Born älter, älter, älter, älter, älter, tot. Geburt älter, älter, älter, älter, älter, tot. Alle Menschen werden älter. Alle Menschen werden gleichzeitig alt. Alle Menschen werden älter. Alle Menschen werden älter. Alle Menschen werden gleichzeitig alt.